Als nächstes kommen wir zu einem Artikel aus der Direkten Aktion, eine anarcho-syndikalistische Zeitung der Freien Arbeiterinnen-Union FAU. Der Artikel erschien bereits im März 2022. Die Direkte Aktion ist eine reine Online-Zeitung und kommt nur zu speziellen Terminen auch als Printmedium heraus. Geschrieben wurde der Artikel von Kurt Werner Pörtner.